Abend sinkt auf Stein und Wolf, der Rhein trägt Nebel schwer und grau. Schritte tönen voller Hall, am Obertor steht eine Frau. Sie schaut hinaus ins dunkle Land, wo Feuer in der Ferne glühen. Ein Ring an ihrer schmalen Hand lässt letzte Hoffnung leise blühen. Die Nacht umschließt die alte Stadt, die Mauern beben, Trommeln nah. Kaltes, kühnen Heer zieht ran, der Krieg ist da, der Krieg ist da. Fackeln flackern stumm im Wind, ihr Herz schlägt schnell der Liebste fort. Doch in ihr brennt wie Sternenkind die Liebe stark an diesem Ort. Komm zurück, flüstert sie der Nacht. Sei bei mir, wenn der Frieden erwacht. Oh, Obertor, Stein und Zeit, trag ihre Sehnsucht in die Ewigkeit. Sie hält die Wacht im Sternenschein, für ihn allein, für ihn allein. Ewige Wacht durch Nacht und Jahr, wo Krieg vergeht, bleibt Liebe. Doch ihre Liebe stirbt hier nicht. Die Schlacht zerreißt den schwarzen Himmel, vom Münster glüht der Feuerschein. Ein Schrei verliert sich im Getümmel, sie steht im Rauch allein, allein. Ein Ausfall bricht die Nacht entzwei, danach kehrt keiner heim vom Feld. Nicht tot gefunden, nicht dabei, verloren ging er aus der Welt. Die Zeit verrinnt, die Nächte ziehen, sie ruft hinaus vor Tor und Woll. Wo einst die Feuer lodern schien, verhallt ihr Ruf im leeren Schall. Werd ich dich jemals wiedersehen? Die Wangen bleich, das Haar wie Schnee, die Jahre zogen übers Tor. In ihrem Blick das tiefe Weh, ein Herz, das sich im Warten verlor. Sie sah nicht mehr die Welt umher, nur jenen Ort im fahlen Licht. Ihr Herz war schwer, von Sehnsucht sehr, doch ihre Treue wankte nicht. Die Jahre legten Staub ins Haar, ihr Blick blieb fest am selben Ort. Still, so klar, als selbst der Krieg den Atem hält, sank sie hinab, so sanft, so wahr, als hätt sich etwas ihr erhellt. Ein Lächeln lag auf ihrem Mund, ihr Blick nach Osten still gewandt, als stünd er dort in letzter Stund und nehme endlich ihre Hand. Der Morgen fand sie an des Tores rund, gelehnt an Stein und Mauerwand. Noch lag dies Lächeln mild und wund, als hielte sie noch seine Hand. Kein Leid mehr und kein Bitter. düsteres Flehen. Die Wacht ist nun zu End geführt. Vielleicht durft ihre Seele sehen, das Herz, das sie im Leben nie berührt. Oh, Obertor aus Stein und Zeit, trag ihre Sehnsucht in die Ewigkeit. Sie hüllt die Wacht im Sternenschein für ihn allein. Noch heute sieht man sie im Nebel stehen, wartend auf das, was nie wird geschehen. Doch manche sagen leise wahr, sie lächelte, als wäre